Kapitel 12. Er war schon über 2 Stunden unterwegs. Die heiße Sonne knallte ihm auf den Nacken und seine Füße schmerzten schon vom vielen Marschieren. Moto ging immer an der hohen Stadtmauer entlang, um ihn herum nichts weiter als die grünen Konturen des entfernten Dschungels. Wie so oft war es wieder mal die Hoffnung, die ihn antrieb. Sie war sein einziger Gedanke, sein einziges Ziel. Er hasste die Hoffnung, weil sie immer auch irgendwo mit Leid zu tun hat, aber sie war nun einmal das Einzige, woran er sich noch klammern konnte. Es ist die Hoffnung, die immer als Letztes stirbt. Und wenn sie einen verlässt oder man sie vertreibt, bleibt nur noch die Leere über. Eine alles vernichtende Leere, die von Bewegungslosigkeit, Selbstmitleid und Kummer durchzogen ist. Tief im Inneren hasste er die Realität und flüchtete sich oft in die Welt der Träume. Früher einmal trieb ihn die Hoffnung an, wenn er alt und erfahren genug sei, ganz einfach abzuhauen und alle Menschen hinter sich zu lassen. Aber es war immer seine Mutter und seine Schwester gewesen, die ihn unbewusst davon abhielten. Nun hing ihr und das Leben seiner Schwester am seidenen Faden und er fühlte sich schuldig dafür. Nicht, dass er was für ihre Krankheit könnte oder zu können dachte, eher war es sein Gewissen, sein Familiensinn und vor allem die nicht wiedergutzumachende Schuld, die jeder seinen Eltern irgendwo schuldet. Sie hatte sich um ihn gekümmert, also musste er sich nun auch um sie kümmern. Mittlerweile hatte er wieder ein gutes Stück zurückgelegt. Es war kühler geworden und die Sonne färbte sich schon rötlich. Dann sah er jemanden ein paar hundert Meter vor sich. »Ist das der, mit dem ich mich treffen soll?«, fragte Moto sich und begann zu rennen. Die Person stand abseits der Straße, die vom nördlichen Stadttor nach Lira Corum führte. Moto konnte es nicht genau erkennen, aber die Gestalt schien etwas in den Händen zu halten und marschierte hin und her. Der Mann schien ihn nicht einmal bemerkt zu haben. »Was machen Sie denn da?«, fragte er den Mann, der kurz zusammenfuhr und sich dann zu ihm umdrehte. Es war ein uralter Mann mit einem langen, weißen Bart, die er zu 10 Zöpfen verflochten hatte. Es war glattes, dickes Haar, fast schon wie das eines Pferdes. Nur sein Kopf war bis auf wenige lockige Härchen fast kahl. »Die Sphäre des absoluten Glückes«, antwortete der Alte. »Wie bitte?« »So nenne ich sie jedenfalls. Ich erforsche sie schon seitdem es sie für eine Sekunde gab.« Moto verstand kein Wort und er versuchte auch nicht einmal die Worte zu verstehen. Seine Hoffnung begann bis ins Bodenlose zu sinken. »Ich muss mich mit jemandem treffen. Haben Sie sonst irgendjemanden gesehen?« »Schon seit Tagen nicht mehr.« Enttäuscht schlenderte Moto ein paar Schritte weiter. Er hatte gehofft, dass er hier sich mit demjenigen treffen würde, aber nun war er auf sich alleine gestellt. »Wie heißt denn der, den du suchst?« »Ich weiß auch nicht.« »Du suchst jemanden, dessen Namen du nicht einmal weißt?« »Nun, er wurde mir nicht gesagt.« »Und woher willst du ihn dann erkennen?« »Ich hoffte, ich weiß nur, dass er Arzt ist.« Plötzlich fing der Alte lautstark zu lachen an und fragte, »Wie stellst du dir so einen Arzt denn vor?« »Weißer Kittel und vielleicht einen Koffer.« Erneut lachte der Alte. »Und du denkst, du findest hier am Wegerand so jemanden?« »Ich hoffte es«, antwortete Moto schon leicht genervt. Irgendwie fühlte er sich von dem Alten veräppelt. »Der Hellste bist du ja nicht gerade. Ich bin Samuel und der, den du suchst.« »Was? Sie sind Arzt?« »Nein, eigentlich nicht, aber ich kann dir trotzdem vielleicht helfen.« »Was sollte dieses Spiel eben?« Erneut kicherte Samuel, diesmal aber leiser. »Es war ein Test, ob du ebenfalls nur aufs Äußere achtest. Du hast ihn nicht bestanden.« »Was soll das bedeuten?« »Das ist eine gute Frage. Vielleicht bedeutet es nichts. Aber wenn man sich darüber einmal Gedanken macht, stellt sich die Frage, warum die bewusste Realität eines Menschen so sehr vom Auge abhängig ist. Der Mensch verfügt über 6 Sinne, aber ohne die Sehkraft ist er schwach und praktisch hilfebedürftig. Der Test zeigt nur, dass es mit dir genauso ist, aber er offenbart auch noch etwas anderes, nämlich dass deine wahrgenommene Realität von Engstirnigkeiten zerfressen ist. Obwohl du mich nicht kennst, hast du angenommen, dass ich kein Arzt bin. Daraus ist zu schließen, dass deine Wirklichkeit von meiner abweicht. Kein Lebewesen kann das Reale wahrnehmen. Alle leben nur in ihrer persönlichen Scheinwelt, abhängig von ihrem geistigen Horizont, parallel zur wirklichen, absoluten Realität. Verwirrend, sie sagten doch erst, ihr seid kein Arzt. Ebenfalls kein Arzt nach deiner Vorstellung. Können Sie mir jetzt helfen oder nicht? Was hast du denn? Du siehst doch völlig gesund aus. Nein, nicht ich. Meine Mutter und Schwester haben die Schläferkrankheit. Noch nie gehört. Wie zeichnen sich denn die Symptome ab? Naja, es ähnelt irgendwie dem Koma, nur dass man nicht im Koma ist. Du musst mir einfach helfen. Ich weiß sonst nicht mehr weiter. Das Leben macht einfach keinen Sinn mehr. Ist das Leben denn nur nichts? Du bist depressiv. Dein Dopamin, ich bin nicht depressiv. Ich sehe nur keinen Weg mehr. Es ist das Nichts, das sich vor mir und in mir manifestiert. Keine Sorge, es gibt für jede Krankheit auch eine Heilung. Ich werde dir helfen, aber dafür musst du mir folgen. Folgen? Wohin denn? Ins Durium-Gebirge. Und wie soll das meiner Familie helfen? Deine Ausbildung hat Vorrang, das habe ich Kiji versprochen, antwortete der alte Mann und machte sich dann auf den Weg. Jetzt komm schon, es sind nur 2 Kilometer. Samuel hatte einen schnellen Gang drauf und Moto, der von dem davorigen Marsch schon völlig ausgelaucht war, hatte große Mühe mitzuhalten. Kannst du nicht einfach ein Portal wie Kijo zaubern? Nur nicht so faul, wozu hast du Beine? Ungefähr einen Kilometer folgten sie der alten Straße nach Lyrakorum, bis Samuel auf einen engen Waldpfad abbog. Mittlerweile war es schon dunkel geworden und die ersten Sterne schimmerten durch den dünnen Schleier der Wolken hindurch. Die ganze Zeit über sprachen beide kein einziges Wort und auch sonst war es im Nadelwald ungewöhnlich ruhig. Nur das Grummeln seines Magens unterbrach die Stille von Zeit zu Zeit. Heute Morgen hatte er nichts gegessen und auch sonst den ganzen Tag nicht. Ihn quälte ein riesiger Hunger und eine atemraubende Müdigkeit. Es war diese dumpfe Müdigkeit, die ihn einfach überrollt und wogegen jeder Widerstand praktisch sinnlos ist. Seine Gedanken verliefen sich im Nichts. Und sein Bewusstsein, sein Ich, stumpfte so weit ab, dass es nur noch sein Unterbewusstsein war, das ihn voranbrachte. In so einem Zustand stellte sich in ihm eine Gleichgültigkeit gegenüber jedem und allen ein. Und er ließ sich von den Wellen des Schicksals wie ein Stück Treibholz treiben. Die Vergangenheit wurde unbedeutend, ebenso die Zukunft und selbst die Gegenwart lief wie ein Film weit von ihm entfernt ab. Plötzlich stoppte der Alte und Moto stieß gegen ihn. Samuel öffnete eine knarschige alte Holztür und drehte sich zu Moto um. Wir sind da. Hey, was ist mit dir los? Müde? Moto nickte nur und stolperte in den dunklen Raum hinein, torkelte wie ein Betrunkener umher, bis er sich schließlich hinlegte und sogleich einschlief. Er spürte etwas, er hörte etwas. Ein Schrei, ein Satz, er konnte es nicht einordnen. Zu tief befand er sich irgendwo zwischen Traum und Realität, zwischen Existenz und scheinbarer Nicht-Existenz, irgendwo in einem verwinkelten, subrealen Teil seines Bewusstseins. Er wehrte sich gegen die Stimme, aber sie wurde immer lauter und energischer, bis ein Hebel in seinem Gehirn umschaltete und er die Augen öffnete. Immer noch halb benommen, beugte er sich auf, rieb sich die Müdigkeit aus den Augen und gähnte. Wo bin ich?« stammelte er fragend vor sich hin. »Du musst ja gestern ziemlich fertig gewesen sein.« Motos Augenlider schossen endgültig hoch und sofort war seine Erinnerung zurück. Er lag auf dem nackten Holzfußboden, der Alte kniete neben ihm und starrte ihn leicht genervt an. »Über 10 Stunden Schlaf soll nicht gesund sein.« »Wie spät ist es?« 5 Uhr.« »Warum liege ich auf dem Boden?« »Du bist gestern einfach so eingeschlafen«, antwortete er und griff nach Motos Arm, um ihn hochzuziehen. »Was ist denn los?« »Deine Ausbildung«, antwortete Samuel knapp und verließ die schmale Holzhütte. Moto folgte ihm hinaus auf die Veranda und die wenigen Stufen hinunter auf den grasbewachsenen Boden der Lichtung. »Sag mal, bist du eigentlich auch ein Magier?« »Nein, schon lange nicht mehr. Man könnte sagen, ich bin im Ruhestand.« »Ist das lange her?« Sag mir, wie soll ich dir helfen, wenn du mich ständig mit Fragen durchlöcherst? Entschuldige. Schon gut, lass mich überlegen. Dein Training sieht folgendermaßen aus. Leg einfach deine Hand auf diesen Baumstamm hier, schließ die Augen und konzentriere dich. Wie jetzt? Nicht fragen, tun. Ich werde inzwischen mal in meiner Bibliothek herumstöbern, erklärte Samuel und marschierte mit seinem typisch zügigen Gang zurück zur Hütte. Und wie lange soll ich das hier machen? Rief Moto dem Alten hinterher, aber der war schon hinter der Holzhütte verschwunden. Moto war irritiert, sagte sich aber, dass es ja nicht schaden kann und ging zu der hohen Tanne hin. Wie ihn aufgetragen, legte er seine Hand auf die raue Rinde und schloss seine Augenlider. Er wartete und das Einzige, was er vernahm, war der Geruch des Harzes und der sich überlagernde Vogelgesang. Aber er gab nicht auf und probierte es weiter, sammelte sich und horchte statt nach außen in sich hinein. Plötzlich rauschte ihm wieder die Erinnerungen vom Krankenhaus durch seinen Kopf. Er suchte genau das Gefühl, welches sich damals auch in ihm einstellte, aber es geschah nichts. Nach etwa einer Viertelstunde riss er genervt die Augen auf und schlenderte umher. Es war noch so früh, dass die Sonne im orangenen Licht zwischen den Bäumen hing. Die Holzhütte stand nicht unweit eines steilen Abhanges. Von dort aus hatte er eine wunderbare Aussicht auf den riesigen, von einem dünnen Morgennebel verschleierten Wald. In ihm stellte sich eine absolute Ruhe ein. Frieden, er spürte und wollte nichts anderes. Utopie, dachte er, wie schön es doch klingt. Ist sie gleich dem Paradies? Wie kann sie denn aussehen? Er entschloss sich innezuhalten, bis Samuel zurückkehre, als er plötzlich das Gehölz hinter sich knacken hörte. Herumgewirbelt sah er eine junge Frau, ungefähr in seinem Alter, mit dicken, lockigen, schwarzem Haar. Sie trug ein rotes, knappes Top, dazu eine weite Stoffhose und mit beiden Händen hielt sie einen Korb. Moto starrte in die dunkelblauen Augen und vergaß die Welt um sich. Einige Sekunden standen sie sich stumm gegenüber, bis sie anfing zu kichern und er grinsen musste. »Was machst du hier?« »Ich werde von Samuel ausgebildet.« »Ach so, hast du Hunger?« »Ja, großen sogar.« »Dann folge mir.« Sie gingen zurück in die Baracke. Gleich neben dem Wohn- und Schlafraum befand sich eine schmale Küchennische. Darum wirkte dunkel, da nur durch ein kleines quadratisches Fenster gleich gegenüber der Eingangstür ein wenig Licht schimmerte. Moto setzte sich auf einem der vier Hocker und legte seine Arme auf den Tisch vor sich. »Wie heißt du denn?« Kurz kicherte sie, stellte den Korb auf den Tisch und drehte sich zu Moto. »Ich bin Naniska von Glücksbuk«, antwortete sie und verbeugte sich. »Von Glücksbuk? Dann bist du ja adlig.« »Nun ja, mein Vater hat den Titel zwar erworben, aber auf dem Papier bin ich adlig.« »Erworben mit Geld?« »Ja klar, womit denn sonst? Mit Geld kann man ja schließlich alles kaufen.« »Aber der Wert des Geldes existiert doch nur in unseren Köpfen, genau wie dein Adelstitel.« »Er bedeutet mir auch nichts«, antwortete sie und mit einem Griff in den Korb holte sie ein paar Sträucher und Pilze hervor. Dann ging sie zu einem gemauerten Ofen, eigentlich nicht viel mehr als eine Feuerstelle, und bereitete die Zutaten zu. »Also, Naniska, du kannst mich einfach Nani nennen«, redete sie dazwischen. »Gut, Nani, was macht dein Vater denn?« »Ihm gehört eine Apothekenkette in Jirakor.« »Und was machst du hier?« »Ich lasse mich ausbilden«, antwortete sie, während sie das Essen vorbereitete. »Bist du etwa auch ein Magier?« »Was? Nein, ich interessiere mich für die Kräuter und Pflanzenkunde. Ich wusste nicht, dass Samuel was mit den Magiern zu tun hat.« »Was weißt du denn über ihn?« »Oh, nicht viel. Er ist ein hochgeachteter Experte in allen Dingen. Mein Vater ist ein alter Bekannter von ihm und ich habe diese Chance ergriffen.« »Wo ist er jetzt?« »Keine Ahnung, ich dachte, du wüsstest das.« »Er sagte nur, er ging in die Bibliothek, aber wo sollte man so etwas hier finden?« »Es gibt hinter dem Haus eine Luke, vielleicht ist er dort.« »Ah, also eine unterirdische Bibliothek.« »Mag sein, aber wir dürfen da nicht hin.« »Unter keinen Umständen«, sagte er. »Egal«, dachte er und genoss weiterhin das Gespräch mit ihr. Seine gesamte Aufmerksamkeit war auf sie gerichtet, und so langsam, aber sicher fühlte er sich mehr und mehr von ihr angezogen. Die Tage vergingen, und von Samuel hatten sie immer noch nichts gehört, was Moto nicht weiter störte. Eigentlich hatte er den Alten und das seltsame Training völlig vergessen. Die meiste Zeit über war er allein, weil Nani im Wald unterwegs war, um Pflanzen zu sammeln. Ihr war die Ausbildung ungeheuer wichtig, und so kam es, dass Moto überwiegend faulenzte oder er genoss die vielen Gerichte, die Nani aus dem, was sie im Wald fand, zauberte. Anfangs schmeckte es absolut grässlich, und er musste sich anstrengen, dies nicht zu zeigen, aber sein Hunger war so groß gewesen, dass es ihm egal war. Nach ein, zwei Tagen wurde aus grässlich dann ungewohnt und schließlich aus ungewohnt lecker. Schon bald wurde er sich über etwas klar. Sonst schlief er immer bis zum Nachmittag und ließ sich von ihr wecken, aber heute war er schon früh wach. Ihm fehlte etwas. Erst wusste er nicht, was ihm fehlte, bis er feststellte, dass es Nani war. Was als Zuneigung ihr gegenüber begann, war unbemerkt angewachsen und unbewusst gewollt. Er fühlte sich großartig, voller Leben und zugleich vermisste er sie, wie er noch nie etwas vermisst hatte. Es gab noch etwas anderes, das gleichzeitig mit der Verliebtheit entstanden und gewachsen war und was sie zur Qual machte. Es war die Ungewissheit, die unbeantwortete Frage, ob dieses Gefühl erwidert wird, was er aber von seiner Seite aus nie in Erfahrung bringen würde. Also versuchte er wieder einzuschlafen, aber sein Verstand war hellwach und suchte in den Erinnerungen nach irgendeinen Anzeichen über Nanis Gefühlswelt. Dann endlich, am frühen Nachmittag, ging die Tür auf und Nani traf ein. Moto stand mit rasenden Herzen, schwitzenden Händen und Nacken vor ihr. Er redete sich ein, bereit zu sein, dass nun der Zeitpunkt war, wo er über seinen eigenen Horizont springt und sie fragen kann. »Hi, Nani«, begann er zu sprechen, um sofort unterbrochen zu werden. »Komm, ich will dir etwas zeigen«, sagte sie aufgeregt, nahm Motos Hand und zog ihn hinter sich her. Völlig überrumpelt folgte er ihr hinters Haus, einen steilen Waldpfad hinauf und nach einer Viertelstunde kletterte sie auf die vegetationslose Spitze des sonst überwucherten Gebirges. Von dort aus hatten sie eine beeindruckende Rundumsicht auf die vielen Wälder und Täler. Im Süden ragte das goldene Kuppeldach des Palastes von Karakorum weit über die dunklen Stadtmauern, die nur noch als schmale Linien zu erkennen waren. Auch Lirakorum im Norden und Kirikorum im Südwesten waren als dunkle Konturen am Horizont klar erkennbar. Sie setzten sich auf den nackten, vom Wind glatt geschliffenen Fels. Die heiße Nachmittagssonne knallte ihnen auf die Stirn und synchron dazu rauschte eine kühle Brise durch ihre Haare. Einige Minuten sprachen sie kein Wort, so dass das Rauschen des Windes das einzige war, was sie hörten. Nani versuchte ihr wehendes Haar zu bändigen, der Wind war jedoch viel zu impulsiv, so dass ihre Locken immer wieder im Gesicht hingen. Schließlich hatte sie keine Lust mehr, legte sich auf den Rücken und legte ihren Kopf in die ineinander verhakten als Kissen dienenden Hände. Schön ist es hier, oder? Stimmt, antwortete Moto knapp. Sein Blick war in die Ferne gerichtet, und obwohl er nach außen ruhig und gelassen wirkte, war er innerlich völlig umgegraben. Er wusste, dass es wohl keinen geeigneteren Ort gäbe, um die besondere Frage zu stellen, aber sein Mund fühlte sich staubtrocken an und seine Lippen hielten wie ein Damm alle Laute zurück. Er war viel zu aufgelöst, um überhaupt einen sinnvollen Satz zusammenzubasteln. Das Leben ist wie ein Zug. Wie ein Zug? Fragte Moto, und endlich löste sich der Frosch in seinen Rachen. Weißt du, als ich die 5. Klasse nicht geschafft hatte, sagte mein Vater, dass der Zug abgefahren sei. Verstehst du? Fragte sie, kam ruckartig hoch, um Blickkontakt aufzunehmen, und sprach dann ohne auf Antwort zu warten weiter. Das Leben besteht aus Gleisen und Zügen, und von Zeit zu Zeit muss man von einem Zug auf den anderen springen. Schafft es aber nicht, wird von einem anderen Zug mitgenommen. Manchmal ist man alleine im Zug, und manchmal ist das Abteil proppevoll, sodass man kaum noch Luft zum Atmen hat. Und irgendwann dann hat man das Ende der Strecke erreicht. Moto lachte laut, beruhigte sich nach ein paar Sekunden und starrte ihr in die Augen. Ein Versuch, die Welt zu verstehen. Bei mir war es aber statt ein Zug ein Komet, der von Bahn zu Bahn springt und mit anderen kollidiert oder sich einem Schwarm anschließt. Moto stoppte, sein Puls raste. Er machte sich für Versuch 2 bereit. Wieder mal stellte sich die Nervosität in ihm ein. Dessen ungeachtet kramte er all seinen Mut zusammen und wagte es. Seine klebrigen Lippen öffneten sich und bevor er auch nur einen Laut von sich geben konnte, wurde er von einem aufgeschreckten Schwarm Krähen abgelenkt. Er hatte sich erschrocken und schaute sich um. Das war nur ein paar Krähen. Vielleicht hast... Erneut stockte er. Ein dumpfes, nachhallendes Geräusch hatte seine ganze Aufmerksamkeit ergriffen. Ruckzuck war er aufgestanden, um sich auf den flachen Gipfel umzugucken, aber außer den tiefer gelegenen Baumkronen war nichts zu sehen. »Ich habe das auch gehört«, schrie Nani und schaute Moto sorgenvoll nach, der sich vorsichtig dem Pfad näherte. »Passt lieber auf!« Mit einem Handzeichen gab er ihr zu verstehen, dass sie zurück und still sein solle. Plötzlich blieb er schlagartig stehen und starrte vor Schreck auf etwas, was er noch nicht zuvor gesehen hatte. »Was zum Teufel ist das?« Moto wusste nicht, ob er Angst oder Freude empfinden sollte. So sehr er es auch versuchte, es war ihm unmöglich, das Ding vor ihm einzuordnen. Der Schreck verzog sich gerade. Da ging er, unwissend, ob es sich um Leben oder etwas anderes handelte, näher heran an die leuchtende, beinahe formlose Gestalt. Seine Muskeln spannten sich, sein Verstand wurde hellwach und seinerseits war er auf einen eventuellen Angriff bereit, der dann so schnell erfolgte, dass er nicht einmal mit den Fingern mehr zucken konnte. Rasend schnell kam das Ding näher und als sein Gehirn dies realisieren konnte, überschlugen sich die Gedanken in ihm. Er wollte etwas tun, irgendetwas, aber es war schon an ihm vorbeigerauscht und ihm wurde klar, dass nicht er das Ziel war. »Nani!« schrie er verzweifelt und wirbelte herum, doch es war schon viel zu spät. Er konnte nichts mehr tun. Mit vollem Entsetzen musste er dabei zusehen, wie das Ding Nani am Bauch erwischte und wegschleuderte. Sie flog um Hilfe schreiend durch die Luft und stürzte dann in die Tiefe. »Nani, nein!« schrie er auf die Knie sinkend. Mit seinen Händen im Gesicht schluchzte und weinte er. Seine Liebe erstarrte zu Frust und abgrundtiefster Trauer. Sein Herz war am Zerbrechen und durch die Risse der Herzwand hindurch strömte der Zorn und der Hass in seine Seele, in sein tiefstes Ich, in alle Ebenen seines Bewusstseins. »Du verdammter Scheißteil!« schrie er voller Zorn und stürmte los. Aber wieder einmal war er viel zu langsam und Nanis Mörder konnte ungehindert an ihm vorbeirauschen. Er drehte sich um und stand direkt vor dem Angreifer, der wie eine leuchtende Wolke mit zwei tentakelähnlichen Auswüchsen knapp über dem Fels schwebte. Moto nutzte seine Chance und schlug mit seinen Fäusten auf das Ding ein, doch wie als wenn es wirklich nur eine Wolke wäre, traf er nur ins Leere. Was zum? Fluchte er wütend und haute nochmals vergebens. Aber Moto ließ sich nicht unterkriegen. Wie ein Besessener schlug er immer und immer wieder. Und bei jedem verpatzten Schlag wuchs sein Zorn nur noch mehr an, bis es dann wieder passierte. Während seine Hand durch das fremdartige Wesen sauste, spürte er zum dritten Mal eine extreme Wärme an seiner Handfläche. Im nächsten Augenblick flackerte das leuchtende Etwas wie eine Flamme hin und her, wurde dann von einer ungeheuren Druckwelle erfasst und nach oben durch die Luft gewirbelt. Mit einem dumpfen Geräusch landete das Etwas auf dem harten Felsen. Das Leuchten war verschwunden. Am Boden lag nur ein regungsloser Körper eines Menschen. Das kann doch nicht sein! Mit wenigen Sätzen sprintete er zu der Person hin. Der Atem blieb in dem Hals stecken. Seine Vermutung war korrekt. Der mysteriöse Angreifer war wirklich der alte Mann Samuel. Er wusste zwar, dass Samuel etwas Seltsames an sich hatte, aber als sinnlosen Mörder konnte er sich ihn nicht vorstellen. Antworten. Er brauchte dringend Antworten. Also packte Moto den Alten an den dicken Zöpfen seines Bartes und riss daran, um den Mann wach zu bekommen. Nach einigen Sekunden öffnete der wieder die Augen. Moto, vom Zorn verführt, packte ihn am Kragen und zog ihn zu sich hoch. Warum? Warum hast du das gemacht? Beruhig dich, es ist alles in Ordnung. Blödsinn, du hast Nani den Berg runtergeschubst, nichts ist in Ordnung, ich mach dich alle, drohte er und drückte noch fester zu. Jetzt hör mir zu, mein Androide hat sie gerettet. Ich glaube dir kein Wort. Dann überzeuge dich selbst, verteidigte sich Samuel und zeigte hinter Moto. Ihm fiel ein Stein vom Herzen. Nani war tatsächlich noch am Leben. Sie stand am Abgrund, völlig verwehrt und ängstlich. Von der Erleichterung infiziert und von der Freude gepackt, rannte er auf sie zu und riss sie an sich. Ich dachte schon, du seist tot. Das dachte ich ebenfalls. Erst jetzt bemerkte Moto den 3 Meter großen mechanischen Mann neben ihr. Sofort wollte er sie beschützen, drückte Nani weg und stellte sich zwischen ihr und den Androiden. Du bist uns eine Erklärung schuldig, Samuel. Es tut mir leid, Nani, dass ich dich damit hineingezogen habe, aber ich hatte keine andere Wahl. Im Grunde ist es deine Schuld, Moto. Was? Meine? Du hättest sie doch fast umgebracht, nicht ich. Wer hat mehr Schuld? Der Täter oder der, der den Täter dazu getrieben hat? Hättest du, wie ich es dir aufgetragen habe, dein Training fortgesetzt, hätte ich nicht zu solchen Mitteln greifen müssen. Aber das Training war einfach Schwachsinn. Schweig! Es ist dir nicht erlaubt, dies zu beurteilen. Aber warum hast du mich nicht nochmals aufgefordert? Die einzige Möglichkeit, dein Training im vorbestimmten Zeitraum zu beenden, war die Ausnutzung der körperlichen Anziehungskraft, die Nani auf dich auswirkt. Du bist ja völlig durchgeknallt, motzte er und fragte sich gleichzeitig, woher zum Teufel weiß er das? Stimmt das? Motos Herz wäre fast stehen geblieben und im Rachen bildete sich ein dicker Kloß, der das Sprechen nur noch mehr erschwerte. Hastig suchte er die richtigen Worte zusammen und als er den Mund aufmachte, hatte er sie schon wieder vergessen. Naja, also, ja, stammelte er vor sich hin und war dann gezwungen, das Einzige zu tun, was man in solch einem Moment tun kann, warten auf ihre irgendwie alles und gleichzeitig aber auch gar nichts entscheidende Reaktion. Er war hin und her gerissen zwischen Hoffnung und Hoffnungslosigkeit und als er dann einen leisen Seufzer vernahm, dämmerte es ihm schon. Es tut mir leid, Moto. Es liegt nicht an dir. Du musst wissen, dass mit dem Kauf eines Adelstitels das erste Kind mit dem 18. Geburtstag mit einem anderen Adligen vermählt werden muss. Sozusagen als Siegel des Vertrages. Es tut mir wirklich leid, ich hätte es dir schon früher sagen sollen, aber ich... Du warst so... Ihre Stimme hatte sich abgesenkt und sie fing an zu schluchzen. Nochmals bat sie um Entschuldigung, aber Moto antwortete nicht und sie lief davon. Sein Herz war gebrochen. Er fühlte sich leer und tot, einsam und verlassen. Sein Blick verlor sich in der Ferne, am liebsten würde er sich selbst eine ballern. Er war stinkwütend auf sich selbst. Stinkwütend, sich Hoffnungen und Illusionen gemacht zu haben. Überhaupt daran gedacht zu haben, sie könne Gefühle für ihn empfinden. Ja, die Liebe, sie ist ein zweischneidiges Schwert. Aber jetzt lass den Kopf nicht hängen, du musst deine Trauer so schnell wie möglich überwinden. Ich habe Neuigkeiten für dich betreffend der Schläferkrankheit. Es durchzog ihn wie ein Blitz. An seine Mutter und Schwester hatte er schon gar nicht mehr gedacht und dafür konnte er sich am liebsten ebenfalls eine klatschen. Sag, was du herausgefunden hast. Ganz ruhig, erst einmal muss ich dir eine andere Frage stellen. Weißt du überhaupt, wer ich bin? Ja, du bist Samuel. Das weißt du erst seit ein paar Tagen. Bei unserer ersten Begegnung kanntest du meinen Namen noch nicht. Ich habe dich noch nie zuvor getroffen. Du weißt es wirklich nicht mehr. Oder du kennst mich nicht. Ich war es, der dich, Chino und dieses Mädchen damals entführt hatte. Du spinnst doch, ich kenne keine Chino. Dann fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Du redest von meinem Vater, aber... Ah, scheiße, stammelte Moto und wich vorsichtig ein paar Schritte zurück. Meine Mutter hat von ihm erzählt. Du bist also sein Sohn. Sehr interessant. Das ändert und erklärt natürlich alles. Moto bemerkte einen Glanz in Samuels Augen. Einen Glanz, als wenn er das Mächtigste und Teuerste in seinen Händen hielt. Du bist der Schlüssel, der wichtigste Teil meines Planes. Mit deiner Hilfe kann ich die ganze Welt verändern. Moto wich noch ein paar Schritte zurück. Was genau willst du von mir? Was ich will? Was alle wollen, aber niemals schaffen. Vor 15 Jahren sah ich deinen Vater noch als Bedrohung an. Wie hätte ich es auch ahnen können? Wie ahnungslos man doch sein kann, obwohl man denkt, alles zu wissen. Denn dann stellte sich heraus, dass aus einem für mich unbegreiflichen Grund er nicht der Untergang, sondern der Segen war. Was für ein Segen? Es passierte auf dem Schlachtfeld von Karakorum. Dein Vater hat das Schicksal der Welt und auch von mir verändert. Er ist der Grund, dass es eine Abweichung gab und keine der beiden Seiten gewann. Damit hat er auch passiv den Untergang Urons eingeleitet. Mein Vater soll die Welt verändert haben? Fragte Moto stutzig. Er schuf die Sphäre des Glücks. Eine Stimme, ein Gefühl, der sechste Sinn, der die Menschen auf den richtigen Pfad bringt. Es ist die Stimme der Geburt, die Stimme, die jedes Lebewesen besitzt, die die Menschen aber vergessen haben. Aber sie existierte nur für einen Bruchteil einer Sekunde, denn als sein Vater starb, erlosch auch sie. In diesem kurzen Augenblick jedoch habe ich es verstanden. Sie ist der Schlüssel zum Paradies. Seit damals habe ich jeden einzelnen Quadratmillimeter dieses Schlachtfeldes analysiert, um auch wenigstens nur ein einziges Partikel zu finden, aber es war ohne Erfolg. Lediglich eine erhöhte Gammastrahlung konnte ich messen. Aber verstehst du, was ich damit sagen will? Wenn auch nur eine Spur der Sphäre in dir ist, dann kann ich die Welt zu dem machen, für was Gott sie vorgesehen hat. Du redest von einer Utopie. Ja, genau, die Wiederherstellung des Paradieses. Du hörst dich schon fast wie die Magier. Ob Magier, Mensch oder ich, selbst Uron suchte danach. Und was soll ich jetzt machen? Das ist egal. Wenn es soweit ist, wird sich dir dein Schicksal schon offenbaren. Bei deinem Vater hat das hier auch geklappt. Aber wie auch immer, die Schläferkrankheit interessiert dich sicherlich mehr. Kannst du sie heilen? Rief Moto dazwischen. Hör mir doch erst einmal zu. Ich habe keine Krankheit gefunden, die auf die Symptome passt. Mir erscheint es eher wie eine Mangelerscheinung. Es ist nur eine Vermutung, aber wenn ich recht habe, ist die ganze Welt in Gefahr. Die einzige Möglichkeit, die mir einfällt, ist ein akuter Mana-Mangel. Mana? Dieses Zeug in den Spritzen? Genau, es ist die Essenz des Lebens. Jedes Lebewesen besitzt solch eine Energie, aber es gibt nur wenige, die sie wirklich benutzen können. Daher haben die Magier vor Jahrhunderten einen Mana-Generator gebaut. Aber die Magier meinten, sie benutzen das Mana nur noch begrenzt. Das ist mir auch bekannt und normalerweise wäre das auch keine Gefahr. Nur gibt es nur diese eine Erklärung dafür. Wie gesagt, es ist ja nur eine Vermutung. Ich habe keinen Beweis dafür. Könnte nicht jemand anders so einen Generator gebaut haben? Möglich, nur wüsste ich nicht wer. Jedenfalls musst du dies herausfinden. Deine Ausbildung ist abgeschlossen. Reise zurück nach Karakorum und schau dem Magier mal hinter die Kulissen. Denk daran, immer vorsichtig zu sein.